Hey, schön, dass du da bist. Und jetzt viel Spaß beim Podcast mit René, Marc und Stefan. Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge vom Podcast Irgendwas ist doch immer, der Berlin-Podcast. Und hier ist der Mann, der eigentlich jeden Abend keine WhatsApp-Nachrichten kriegt. Hier ist René. Hallo und danke für die nette Vorstellung. Heute am 6.10.2021. Ja, Wahnsinn. Schöne Grüße da raus an die digitalen Empfangsgeräte. Und auch ich möchte jemanden präsentieren, zuständig für die Störgeräusche in diesem Podcast. Heute mal nicht der Marc, aber trotzdem dabei. Hallo Marc. Mit an Bord. Ja, hallo. Seid ihr auch schon so aufgeregt? Folge 69. Ja, hast du Paul Panzer angehört? 69. Genau. Und ist er heute da trägt ja Assoziationen. Genau. Und was denkt ihr, wenn ihr 69 hört? Ja. Knack, ich will ja nichts sagen. Also, ich kann euch helfen. Es gibt der berühmte 69er. Ja. Die Route 69, kennen wir ja alle. Ne? Die Route 69. Udo Jürgens hat ja auch schon den Song gemacht. Mit 69 Jahren und so weiter. Und ganz bekannt Nena natürlich. 69 Luftballons. Genau. Also die 69 ist eine Zahl, die total verbreitet ist. In jedem Lied vorkommt. Ja, richtig. Ne? Und falls ihr es nicht gemerkt haben solltet, lustig. Genau. Den haben wir ja schon 69 Mal gehört, den Witz. Richtig. Ne? Und ihr wundert euch bestimmt, wo die Geräusche herkommen. Wir sind heute nämlich an einem ganz speziellen Ort, passend zu unserem Thema, was wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Bitte. Mobilität ist ja das heutige Thema. Deswegen befinden wir uns am Hauptbahnhof. In Berlin. Und zwar im Hauptbahnhof. Ja, ganz unten fast. Hauptbahnhof tief quasi, der ja so als eigener Bahnhof in den Fahrplänen gilt. Stefan, du hattest einen interessanten Fakt zum Hauptbahnhof, zum Thema Mobilität, der mir gar nicht bewusst war. Was macht diesen Hauptbahnhof so besonders zum Thema Mobilität? Ach so, jetzt weiß ich es wieder. Stimmt. Hier hält im Prinzip alles. Genau. Fernbahn, Regionalbahn, S-Bahn, U-Bahn, Bus Straßenbahn. Und Straßenbahn. Alles, was es in Berlin gibt. Außer Fähre. Und Taxis. Ja, Fähre nicht. Ja, Fähren fahren zumindest mal vorbei. Ja, das stimmt. Ist ja auch Wasser in der Nähe. Und ja, man kann sich auch einfach merken, Hauptbahnhof tief, habt ihr gesagt. Ja. Ist Nord-Süd und ganz unten. Und die Stadtbahn ist im Prinzip von Ost nach West. Ost-West. Ja. Ne? Jetzt reden hier alle Leute durcheinander. Ist wirklich, ne? Also es ist natürlich für uns auch ein Experiment. Wir hoffen, es kommt gut rüber, ein bisschen Atmosphäre. Und verzeiht uns, wenn wir vielleicht manchmal etwas nicht ganz zu verstehen sprechen müssen, genau, um diese ewigen Ansagen zu übertönen. Soll noch einer sagen, die Bahn fährt nicht so oft. Soll noch einer sagen, die Bahn informiert einen nicht. Ja, genau. Manchmal ist zu viel auch zu viel. Marc, beschreibt kurz die Szenerie. Ein Zug fährt ein. Punkt. Rot, doppelstöckig. RE5. Wo sagt dir der Zug TEEE was? Der heißt nur TEE. Ja. Oh, sorry. Ein der Trans-Europa-Express. Okay, die Bahnfreaks unter euch flippen geradeaus. Richtig. Und jetzt kommt der Geheimtipp. Noch bis irgendwann Ende Oktober, guckt man nach, im Gleisdreieck-Museum, Technikmuseum. Ist einer ausgestellt. Ist einer ausgestellt. Den kann man sonntags und mittwochs von bis, müsst ihr mal ganz genau nachgucken, betreten sogar. Wow. Okay. Ja. Jetzt noch bis Ende Oktober. Jeden passend, Mittwoch und Sonntag. Passend dazu habe ich am Wochenende einen Termin in einer Modellbahnausstellung. Wo? Im Lok. Ist leider schon vorbei, wenn ihr den Podcast hört. Theater am Park in Marzahn. Ah ja, okay. Ansonsten kann man noch ins Loks gehen. Das lohnt sich auch immer. Gibt es das noch vom Alexa? Ja, soweit ich weiß. Ja. Ansonsten müsst ihr nach Hamburg fahren. Ich wollte gerade sagen. Miniatur-Wunderland. Genau, das ist auch sehr toll. Habe ich selber noch nicht erlebt, nur Reportagen. Das ist klasse. Meine Freundin hat mich da mal so eingeladen vor mittlerweile 3 Jahren zu meinem Geburtstag. Also wir extra nach Hamburg gefahren, weil ich mir das immer mal angucken wollte. Dann wollte ich auch noch eine Hafenrundfahrt machen, aber war das Wetter zu schlecht. Kann man ja immer wiederholen. Immer. Und ihr wisst ja. Hamburg, sie läuft ja wie an einer so einer Perlenschnur. Ja. Es gibt für 29 Euro... Nicht 69 Euro? Nee, 29 Euro, also ein bisschen günstiger. Ein Hamburg-Ticket mit dem Zug nach Hamburg und zurück, glaube ich. Für 29 Euro. Mhm. Das ist ja super spart. Das ist ja, noch billiger als das Superspar-Ticket der Bahn. Ist auch super geil. Einfach mal von Berlin. Also wenn ihr in Hamburg wohnt, ist das natürlich nicht so geil. Aber wenn man von Berlin nach Hamburg für 29 Euro dann einen Tag verbringen, ins Miniatur-Wunderland gehen, ist doch cool. Allein schon die Zugfahrt, das ist doch mehr. Ja. Ihr hört gerade im Hintergrund den RE3 nach Angermünde. Durchgefahren. Ja. Nee, der ist zu kurz. Der Bahncheck ist ja, auch mal Wissensfrage. Wie lang ist dieser Bahncheck? Das Kilometer. Sind, 300 Meter. Was? Ja, ich schätze 450 könnte es sogar sein. Das glaube ich. Weil die großen ICEs mit... Bleibt mal kurz dran, liebe Hörer, ich messe das mal ab. Marc ist in einer Stunde wieder da. Apropos Bahnsteiglänge in Hamburg ist mir mal aufgefallen... Auf die Länge kommt es nicht an, das weißt du. Da ist es sehr entscheidend, denn du musst wissen, in welchem Teil des Gleises der Zug hält. Wegen der dort tatsächlich... Eine zwei Zugteilung. Züge gleichzeitig. Nee, da sind zwei Züge gleichzeitig an einem Gleis. Gleis. Okay. Und da musst du dann in dem richtigen Bereich des Gleises sein. Mhm. Also das ist nicht mit Gleis 3, dann musst du bis in Gleis 3 Abschnitt 1 steht. Ach so, okay. Ja, aber man kennt es ja auch, wenn man jetzt mit dem Zug fährt und der Zug wird irgendwo geteilt. In Hamm. Züge genau. werden immer in der Hamm. Der Klassiker, geteilt. Genau. Zugteilung statt Hamm, sagt man ja auch, ne? Man sagt Hauptstadt Berlin, Zugteilung statt Hamm. Es ist so. Hansestadt Hamburg. Genau. Naja. Ja, sehr lustig. Ich hoffe, die Ansagen verprellen uns nicht. Oder die, ist vielleicht eine Taktik von der Bahn. Ganz ehrlich, das machen die doch extra, oder? So viel wird dir sonst nie erzählt. Ja, der Computer ist kaputt, wer weiß. Also, so viel wie die spricht es hier nicht Verkehr, muss man dazu sagen. Also es hört sich ja an, als wenn hier voll die Hütte brennt. Aber wenn ich aufs Gleis gucke, wir haben jetzt zwei Züge gesehen. Erzählen du die für fünf. Ja. Vielleicht üben die noch. Das ist noch eine Alternative. Wir können immer noch da durch diese Ausgangstür gehen. Da ist es alles wesentlich scheinbar. Wir geben ihr noch mal eine Chance, aber Marc beobachtet es mal, wenn es... Hörst du? Uschi, hab dich im Blick. Wo ist der Streik, wenn man ihn braucht, ja? Gibt's ja nicht. Gut, aber bevor es wirklich um das Thema Mobilität geht, wie Marc das schon angedeutet hat, haben wir noch ein paar Stichworte. Und ich zitiere mal, und ihr springt ein aus unserem Konzept. Was für eine Wahl. Wahl? Was für eine Wahl. Was für eine Wahl. Was steht denn jetzt fest, wer regiert? Also, Überraschungssieger. Die Grünen. Steht ja schon fest, der Sieger? Ja, ich würde sagen, die Grünen haben schon ordentlich gewonnen, würde man behaupten, oder? Ja, sie haben dazu gewonnen, aber sie haben nicht die Wahl gewonnen. Nicht die Wahl, aber sie sind in mindestens drei von drei Optionen dabei. Genau, sie sind noch im Rennen. Ja. Nee, ich meine, was die Regierungsbildung beginnt. Ja, genau. Betrifft. Und wir Berliner? Passt super zum Thema übrigens, auch Mobilität. Ja, gerade die Grünen. Ja. Moment. Von welcher Wahl sprechen wir denn jetzt? Zum Abgeordnetenhaus oder Bundestag? Ach, die haben doch überall gewonnen. Ja, und in Berlin ist ja auch alles, war ja die beste Wahl ever. Ne? Die chaotischste. Ohne Probleme, alles gut durchgeworfen. Es gibt durchschnittlich bei einer Wahl um die 100 Beschwerden. Aha. Dieses Mal sind es schon über 200. End counting. Aha. Weil jetzt ist es natürlich in den Medien. Ja. Und jetzt fühlt sich der eine oder andere berufen auch nochmal so, jetzt weg mein Arm auch nochmal eben, weg meine Stimme auch nochmal hier. Ich bin 14 und durfte wählen. Was ist denn hier los? Genau. Ja. Wie ist das eigentlich? Darf die Telekom die Stimmen auszählen? Die sagen doch bestimmt, Entschuldigung, sie haben sich verwählt. Das Witzbattle kommt noch. Ach so, da hat René wieder die Wagenreihung verwechselt. Nein, für mich ist das Themenreihung. Für mich ist das ja immer so, um abzuklopfen, ob der gut ankommt. Ach so, und nachher erzählst du nochmal. Wir sind dein Testpublikum. In drei Folgen. Genau. Ein Testimonial. Genau. Leider hat René noch kein abendfüllendes Programm zustande gekriegt. Ja. Weil einfach hier nichts. Ja, kein Witz läuft jetzt. Zündet nicht. Und Wahl. Ich meine, was will man darüber verlieren? Das war diesmal sehr kurios. Also ich habe ja auch sehr... interessant erlebt. Ich bin froh, dass ich vorher noch wählen war, also nicht am Wahltag, sondern zwei Tage vorher im Rathaus, weil an dem Tag war eine riesen Schlange. Also die Hölle war los. Ich hätte mich da vielleicht gar nicht angestellt. Ich kannte das auch gar nicht. Ich dachte, da gibt es Bananen oder so. Aber und sowas habe ich echt noch nie erlebt. Warst du so richtig wählen? Also, wie lange hast du angestanden? Dreiviertel Stunde. Oh, ja, ich habe gehört von Leuten, die ich so kenne, halbe bis Stunde. Nee, es sind ja auch, ich meine, es sind vier Wahlen in Berlin gewesen und ich habe, glaube ich, 10 Minuten mir da Zeit gelassen, um das in Ruhe auszufüllen. Und wenn du dir das vorstellst, sind zwei Wahlkabinen, na, wie viel kommen da in einer Stunde ran? Ja, viel weniger Wahlkabinen, natürlich auch Corona-bedingt, krass, ja. Muss ja. man dazu sagen. Definitiv. Also ich bin fröhlich pfeifend morgen um 8 am Wahllokal vorbeigelaufen, da waren schon Schlangen. Ja. Und ich bin fröhlich pfeifend um 18 Uhr zurückgelaufen und da waren auch noch Schlangen. Okay, ja, also... 17.30 Uhr. Vielleicht ist ja das letzte Wort noch nicht gesprochen, da ist ja viel hin und her und... Mal gucken, was da passiert. Vielleicht müssen wir ja nochmal wählen gehen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Oder es gibt einige Wahlkreise ja, geben. Also es gibt ja eine Mörderhierarchie. Du hast das Land und hast die Bezirke und hast die Ortsteile etc. Genau. Und da gibt es dann noch kleinere Einheiten. Und in diesen kleinsten Einheiten, da kann es vorkommen, dass einfach nochmal Stimmen neu ausgezählt werden oder tatsächlich nochmal neu gewählt wird. Momentan sagt die Wahlleitung allerdings, was auch immer dort passiert, das wird keine Auswirkung auf das eigentliche ja. Wahlergebnis haben. Also wenn es jetzt um die Parteien geht. Es kann nur sein, dass der eine oder andere Direktkandidat für das Abgeordnetenhaus eben rein und der andere rauskommt. Ist ja wie Nachschreiben in der Schule. Ja. Dann wissen ja die Leute, die jetzt quasi nochmal wählen, das Ergebnis schon. Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ich glaube auch nicht, dass man es großartig beeinflussen kann noch. Ich glaube, da geht es, glaube ich, nur, also ich glaube, in bestimmten Wahlkreisen geht es halt auch wahrscheinlich auf Bezirksebene. Da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen spannender. Aber ich glaube, so das Gesamt-Berlin und Gesamt-Bundestag kannst du jetzt, glaube ich, mit den paar, die vielleicht noch mal wählen müssen, nicht groß verändern. Das Interessante ist auch, dass der Trend, der sich abgezeichnet hat, also was ich, dass zum Beispiel die Grünen dazu gewonnen haben, dass die CDU verloren hat, das hat sich jetzt nach den Wahlen noch weiter verstärkt. Ja. Naja. Also je öfter wir wählen, desto alles gut. Ich habe jetzt gerade die Crew nervös gemacht, weil ich auf den Ausschlag des Pegels geguckt habe. Es ist alles gut. Ja, alles gut. Hier nur also diesmal leuchten nicht drei, nicht zwei rote Lämpchen, sondern diesmal sogar drei. Nach dem Fauxpas vom letzten Podcast sind wir hier ein bisschen vorsichtiger geworden, ein bisschen nervöser. Ich mache hier nur Sendebeobachtung. Alles gut. Sie hören im Hintergrund die RE4 nach Rathenow. Private Bahngesellschaft Odeck. Ne? Ja. Schöner Zug, schöner Doppeldeckerzug. So, genau, aber wie gesagt, also wir haben unsere Stimme abgegeben. Ne? Ich plädiere auf jeden Fall dafür, künftige Wahlen nicht zeitgleich mit dem Marathon abzuhalten. Ja, das habe ich sowieso nicht verstanden, dass da so viele Events gleichzeitig waren. Wann haben denn die Leute, die Marathon gelaufen sind, gewählt? Briefwahl. Ja, alle. Weißt du ja nicht. Oder gar nicht. Ja klar, müssen sie ja alle. Waren ja nicht nur Deutsche. Na gut, also der Marathon, sagen wir mal, der geht bis 14 oder 16 Uhr, dann hätte man theoretisch danach noch sein. Aber hast du doch keine Energie für. Ja, aber also es war schon unglücklich. Sonst nicht nach Marathon gleich irgendwie tot umfallen. Aber es war ja nicht das Hauptproblem. Aber ist egal, ne? Also, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Hat jemand auf die Uhr geguckt eigentlich? Wir sind doch laut der Uhren, wir sind auch im Bahnhof. Es geht nicht darum, wie spät es jetzt ist, sondern wie lange wir schon aufnehmen. Ja. Also, ganz ehrlich, ich möchte hier nicht wohnen, weil da hast du ja keine Uhr. Also hier wirklich, ich kann auch nur empfehlen, nicht auf einem Bahnhof zu wohnen. Ja, das ist wirklich doof, ne? Obwohl die Ansagen natürlich toll sind. Und man sieht, die Frau ist multitalentiert, die kann gleichzeitig auf zwei Gleisen sprechen. Ja, zweigleisig fährt sie. Also ich weiß nicht, ob das also so gut ist. Also wenn euch jemand mal ein Grundstück oder vielleicht ein Haus anbietet auf einem Bahngelände, lasst es einfach sein. Der sagt, da ist eine Rolltreppe, da ist eine Uhr, da sind digitale Anzeigen, Mülleimer sind da, Bänke. Hier ist auch wenig windig. Naja, das ist eigentlich nicht immer so. Ne? Aber okay. Nächstes Stichwort. Was für ein Marathon. Hatten wir doch jetzt schon. Ja, hatten wir eigentlich langweilig. Schon, genau. Also, Stefan, herzlichen Glückwunsch an alle, die mitgemacht haben. Nötigen geistige Mitarbeit. Aber jetzt kommt's, pass auf. Obacht. Würfelpoker-WM. Würfelpoker? Was ist das denn? Wypo-WM. Wypo. Würfelpoker. Das spricht der Insider. Naja, das habe ich doch schon vor, weiß nicht wie vielen letzten Folgen schon berichtet. Ist ja dein Thema. Würfelpoker, das ist das Spiel, das der geneigte Filmglotzer kennt aus Fluch der Karibik Teil 2. Da spielen sie auf dem Schiff, von diesem verfluchten Schiff von Davy Jones, spielen sie ein Würfelspiel um Jahre in der Knechtschaft unter ihm. Mhm. Okay. Die Leute, die da gestorben sind. Würfelpoker-WM, das macht so gar keinen Sinn. Na, es gibt für alles eine WM. Aber wir das treffen uns ein paar Mal im Jahr und deklarieren das dann einfach als Weltmeisterschaft. Das klingt wie eine Glücksspiel-WM. Da haben wir gar keine Ja, weil Würfelpoker heißt. Also der landläufige Begriff dafür lautet auch Würfellügen. Ach so. Aber Würfelpoker ist der Name, den wir der Sache gegeben haben. Ja. Und das heißt, da wie haben wir ein Alleinstellungsmerkmal und deswegen können wir auch Stein und Bein behaupten, dass es jedes Mal eine Weltmeisterschaft also ist. Also wie jetzt hier? Bist du da involviert oder was? Ihr habt das erfunden. Ich spiele damit. Wir haben das erfunden. Da war also wir haben nicht das Spiel erfunden, sondern wir haben ihm einen neuen Namen gegeben, die Regeln ein bisschen angepasst. Okay. Ist das was Offizielles? Bist du... Ich bin Vize-Weltmeisterin schon geworden. Ding, ding, ding, ding, ding. Nein, ist das was auf... Also, hat das einen Wikipedia-Eintrag? Würfelpoker? Na, es hat einen Facebook-Eintrag und Wikipedia ist ein guter Punkt. Den sollte ich eigentlich auch mal nachlesen. Hat das eine Webseite? Eine eigene Webseite nicht, nein. Ist das groß organisiert? Bitte? Ist das groß organisiert in irgendeiner Form? Ist, ja, so groß, wie man es eben organisieren kann für 20 Leute. Da haben wir den Würfelpoker-Vize-Weltmeister da und ich erfahre das heute. Ja, eben. Weil du nicht zuhörst beim Podcast. Wird es auch im Fernsehen übertragen. Also ganz ehrlich, jetzt möchte ich mal wissen, wie viele unserer Hörer mitbekommen haben, dass wir hier mit dem Würfelpoker-Vize-Weltmeister... Also ich war sogar schon mal Weltmeister. Echt? Und dann wurdest du entthront. Ey, ich erfinde auch irgendwas und werde dann Weltmeister. Du bist doch hier... nicht mitmachen. So. Nein, aber coole Sache. Keine Konkurrenz vertragen. Und wir gucken mal. Also vielleicht kann Marc uns da auch... In die Szene einführen. Vielleicht können wir ja mal so ein Spiel machen irgendwann. So eine Runde. Ja. Na klar, die Regeln sind kinderleicht. Innerhalb von 2 Minuten ist das erlernt. Okay. Es geht darum, dass man lügt und betrügt. Die Nummer, denke ich, habt ihr beide drauf. Und da bist du nur Vize-Weltmeister? Schäm dich mal. Tja, gibt's ja das, ist ein großes Hallo. Ihr könnt bestimmt auch gerne einfach mal mitkommen bei der nächsten Weltmeisterschaft. Das findet man mal im Jahr Alle 4 Jahre? Ah nee, ist ja nicht Fußball. Ja, Bock haben. Ja. Okay, das findet man dann sowas Hallo. Im Internet? Bitte? Findet man was im Internet dazu? Ja, wie gesagt, es gibt eine Facebook-Seite. Ist ja nicht das Internet. Das ist ja wie geschlossene Gesellschaft. Wie geschlossene Gruppe wahrscheinlich. Die Seite bei Facebook kann man auch abrufen, wenn man dort nicht angemeldet ist. Ah, also okay. Ist frei im Internet verfügbar. Das okay, aber das müssen wir mal auf ordentliche Beine dann stellen, marketingtechnisch. Müssen wir das? Natürlich. Mein Gott, was soll ich dann noch alles machen? Wir machen eine ganz große Nummer draus. Dieser Podcast wird präsentiert von der Würfelpoker WM. Nein, anders. Ja, nein, andersrum. Lügen, dass sich die Balken biegen. Andersrum. Die Poker-Würfel-Weltmeisterschaft, was ist das eigentlich für ein Wort? WIPO-WM. Wird präsentiert vom Berlin-Podcast. Mit Marc, René und Stefan. Genau, René, wenn du die Sache auf große Beine stellen willst, sehr gerne, dann denk dir mal aus, wie unser Podcast das ganze Zeug sponsern kann. Ja. Ganz easy. Wir nehmen übrigens am liebsten Geld. Nein, ganz easy. Also, ihr findet weitere Infos zur Würfelpoker-Weltmeisterschaft unter www.würfelpokerweltmeisterschaft.berlin.dv.tu.ru. Das müssen wir rauskriegen. Ja, also alternativ unter berlin-podcast.de oder t-online.de/würfelpoker-weltmeisterschaft. René, atmen, fokussieren. Ja, atmen. Stefan, nächster Stichpunkt. Nächster Stichpunkt, ja, mehr habe ich nicht. Okay, gut, tschüss. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Witzen. Nein, wir machen jetzt einfach mal eine gedankliche Pause, weil es ist doch ganz schön laut, finde ich. Vielleicht gehen wir ein Stück zur Seite oder so mal gucken. Oder es guckt einer, Zug fährt ab, steht drauf. Wo ist dieser Ort? Das verstehe ich nicht. Wir atmen kurz durch. Zug fährt ab, da wollte ich schon immer mal hin. Ja. Aber ich wollte am liebsten Urlaub in Sicht machen, weil ich habe gelesen, schönes Wetter in Sicht. Ja, okay. Da hast du auch dein Testimonial fürs Witzbattle hinter dir. Deswegen. Den werdet ihr nicht mal annehmen. Ja. Wir hören uns kurz die Kontaktmöglichkeiten an, damit ihr auch mal durchatmen könnt. Und dann kommt das Hauptthema Mobilität, alles was dazugehört und warum gerade wir in Berlin so cool sind. Bis gleich. Bis gleich. Irgendwas ist doch immer der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube. Da sind wir wieder und wir haben ja nicht zu viel versprochen, weil unser heutiges Thema, das ist ein großes Thema, es ist ein aktuelles Thema, das haben wir ja schon festgestellt. Es geht um Mobilität. Ja, was verbindet man damit? Und, warum ist das vor allen Dingen in Berlin so ein Thema? Ich glaube, es ist nicht nur ein Thema. Ja, eigentlich ist es überall ein Thema, aber Berlin hat natürlich eine besondere Situation. Aha. Und deswegen haben wir gedacht, reden wir mal drüber. Also, es ist natürlich sehr vielschichtig und die Frage ist ja, wo fängt man da an, wenn man sich um das Thema Mobilität kümmert? Weil ich kann jeder mal so zwei, drei Stichworte reinnehmen, was er damit verbindet, wenn er an Mobilität denkt. René, fängst du an? Mach du mal eine Vorlage. Ich mache eine Vorlage. Mobilität. Ich sage jetzt einfach mal, in die Stadt fahren, flexibel sein und unabhängig sein. Ich mache mal weiter mit, Berlin ist eine so große Stadt, dass es fußläufig oder nur mit Muskelkraft kaum zu durchqueren ist. Mhm. Da könnte man schon mal einen ganzen Tag mit vergeuden, um wie von Südwesten bis nach Nordosten irgendwie durchzukommen. Der urbane Raum ist sehr ausgeprägt, sprich es gibt sehr viele Straßen, sehr viele Überquerungen. Man muss sich schon überlegen, wenn man von A nach B will, wie lange man braucht, welche Möglichkeiten man hat. Berlin ist diesbezüglich schon in einer guten Situation, weil wir haben ein recht gut ausgebautes Netz für den öffentlichen Personennahverkehr, wozu wir zählen Tram, S- und U-Bahn, teilweise auch die Fernbahn, weil die darf innerhalb des Stadtgebietes mit einem BVG-Ticket mit benutzt werden. Nahezu uneingeschränkt, inklusive Fahrrad. Und natürlich die Tram, habe ich die schon genannt. Ja. Ja, und die Fähren haben wir auch noch. Das bedeutet für dich Mobilität. Das ist für mich ein Aspekt von Mobilität. Also, Mobilität heißt eigentlich nur irgendwie gut von A nach B kommen. Für mich heißt Mobilität, in jedem Winkel auf irgendeine Art und Weise zu kommen. Ne? Also ja. Erreichbarkeit von Orten, das ist für mich Mobilität. 100% Erreichbarkeit. Genau. Und, jetzt, für jeden. Ja, und jetzt gibt es ja dann noch die Flexibilität der Mobilität. Ne? Also wie flexibel ist die Mobilität? Ne? Ist sie... kommt man da immer hin oder nur alle Stunde oder nur einmal am Tag? Ja. Und wie viele Optionen stehen zur Verfügung? Genau, und das ist so ein Thema, wo ich mir sage, Dorf und Stadt, das ist genau die Diskrepanz. Ich glaube, vieles können wir als Berliner gar nicht nachvollziehen. Weil wir halt wir sind alle drei in der Stadt groß geworden, ne? Ja. Ja. Ja. Wir sind es gewöhnt einfach. Heißt Mobilität, ein Auto zu haben? Eigentlich ist man dann mobil. Auch heißt das, ein Auto zu haben. Zum Beispiel. Das ist eine Form der Mobilität, ja, für die du dich bewusst entscheidest. Verkehrsmittel. Sagen wir Stichwort Verkehrsmittel. Das ist ja, also genau, um mobil zu sein, hast du ja ein Fortbewegungsmittel oder eine Art der Fortbewegung. Und das kann ein Auto sein, wie Marc schon gesagt hat, ein öffentliches Verkehrsmittel. Neuerdings auch diese E-Bikes oder diese Leih-Scooter heißen die, oder was für Begriffe die da haben. Und Roller und E-Bikes. Die überall rumstehen, die jetzt neuerdings auch in den Außenbezirken sehr verbreitet sind. Was mich sehr nervt, weil schon vor meiner Tür welche lagen, die ich am liebsten, piep mal jetzt in die Spree geworfen hättest. Genau, das habe ich auch gestern gelesen, genau, dass sehr viele aus der Spree gefischt werden. Der Eisengehalt der Spree ist gestiegen. Richtig, ne? Muss man halt aufpassen, wo man hintritt. Nein, also Marc ist halt mit dem Fahrrad heute hier. Wir sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen. Und zum Laufen war es wie immer mit dem Ferrari. Okay. Richtig. Dann jetzt eine Frage zum Thema Mobilität. Ja. Auf welche Art und Weise bist du am mobilsten in Berlin? Am mobilsten. Wie bist du mobil? Wie bist du mobil unterwegs in Berlin? Ich teile das auf, weil wenn ich in die Stadt fahre, da stimme ich Marc zu, nehme ich nicht das Auto. Weil A, super Verkehrsanbindung, auch am Wochenende finde ich. Also selbst wenn der Bus nur alle 20 Minuten fährt. Welcher Bus fährt denn nur alle 20 Minuten? Na, am Wochenende passiert das schon. Ne? Und das ist vollkommen okay. Das ist vollkommen okay. Und natürlich hast du ja mit dem Auto in der Stadt das Problem, Parkplatzsuche, Parkplatz bezahlen. Also als Beispiel, wenn ich zum Beispiel, nehmen wir mal die Arbeit, ne? Also wenn ich mit Auto auf Arbeit fahren würde, würde mich 10 Euro Parkgebühren jeden Tag kosten. Und es gibt keine Alternative dafür. Die muss man zahlen, da kommst du nicht drum rum. Ne? Oder natürlich, die Firma hat Parkplätze gemietet. Das gibt es natürlich in einem Parkhaus. Oder du kannst ja auch selber privat einen Parkplatz an deinem Arbeitsplatz mieten. Nur das würde dich meistens noch mehr kosten. Ja, das geht. Aber da muss doch Anwohner sein. Oder kann ich auch als Scheißdreck musst du. Du kannst eine Wohnung mieten in einem Haus, du kannst auch einen Parkplatz mieten in einem Haus. Ein privaten oder einen öffentlichen Parkplatz? Privaten. Ach so, na gut. Ja, aber letztendlich, also um auf den Ausgangspunkt zurückzukommen, also in die Stadt nehme ich meistens oder eigentlich immer die öffentlichen Verkehrsmittel. Es gibt Ausnahmen. Ich bin ja beim Volleyball tätig und da fahre ich meistens mit Auto hin, weil ich natürlich Gepäck habe. Das ist nämlich auch noch ein wichtiger Punkt. Ne? Wie schwer beladen bist du? Lohnt sich das dann, das Auto zu nehmen oder lieber die Verkehrsmittel? Das ist ja auch so eine Sache. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sehe, dass Leute im Bus sind mit 50 Einkaufstüten gefühlt, übertrieben gesagt, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Also einkaufen und dann irgendwie mit dem Bus fahren, ist bei mir nicht. In einem überfüllten Bus vielleicht. Richtig. Ne? Und ansonsten, wenn ich außerhalb Berlin Leute besuche, nehme ich immer das Auto, generell. Und das ist auch so ein Luxus, weil ich fahre gerne Auto, aber ich fahre auch gerne mit dem Öffentlichen. Wie setzt Berlin denn das Thema Mobilität um? Oh. Gut oder schlecht? Das ist also ne, das kann keiner so beantworten. Frage, okay, anders, dann will ich, ich will mich auf ich weiß, auf was worauf du hinaus willst. Ich glaube nämlich, Berlin ist nämlich einzigartig, was das angeht. Ja, wir sind jetzt ziemlich verwöhnt. Vielleicht ist es deswegen auch schwierig, da, dass die Sichtweisen, die man hat, geteilt werden. Weil ich bin der Meinung, Mobilität müsste überdacht werden. Mhm. Und zwar, ich meine da vor allem autotechnisch sollte Mobilität überdacht werden. Ja, und das ist ja, glaube ich, auch ein großer Knackpunkt, ne? Weil wie in allem, was wir ja schon im Podcast festgestellt haben, die Zeiten haben sich irgendwie geändert, die Ansprüche sind verändert mittlerweile, die Verteilung ist anders auf den Straßen, wie früher in den 80ern zum Beispiel. Ne? Und was ich sagen wollte, also Berlin ist insofern einzigartig, weil es ist die einzige Stadt in Deutschland, die ein Mobilitätsgesetz hat. Okay, was sagt das aus genau? Ja, genau, was steht da drin? Da geht es darum, genau um diesen Aspekt, wie kann man die Mobilität fördern, wie kann das Zusammenleben in einer Stadt zwischen verschiedenen, ich sage jetzt einfach mal Typen, Fahrzeugen, Fußgänger und so weiter, wie kann das Zusammenleben oder das gemeinsame Nutzen von Straßen, Fußwegen und so weiter verbessert werden für die Zukunft. Und das hat 4 Punkte, das Mobilitätsgesetz. Und zwar geht es um Aspekte für den Radverkehr, für den öffentlichen Personennahverkehr, für den Fußverkehr und für den Wirtschaftsverkehr plus neue Mobilität. Und das ist halt so dieses, was so ein bisschen jetzt getestet wird. Neue Mobilität, denke ich sofort an diese E-Scooter, ne, die man sich leihen kann. Das ist für mich so neue Mobilität. Mhm. Oder Sharing, ne? Carsharing gehört ja auch dazu. Alles Mögliche. Yelby von der BVG ist ja auch so ein Sharing-Dienst. Gibt es den noch? Ja, wird ja, gerade ausgebaut. Was ich da jetzt vermisst habe, bei dem, was du genannt hast, ist der persönliche Individualverkehr. Der ist dort nicht genannt. Das klingt so, als ob man sich von dem komplett verabschieden müsste. Aber ein guter, sehr guter Ansatz. Ja. Also jetzt bin ich mal ganz krass mit meiner These. Ja. Ist es noch notwendig, ein eigenes Auto zu besitzen? Oder ist das komplett old-fashioned gedacht? Also, ich will gleich mal nachlegen, um es nicht zu kritisch. Ich fange mal mit einem Argument an, ja? Oder mit einem, will mal zum Nachdenken anregen. Wie viele Stunden am Tag steht dein Auto ungenutzt rum? Sag ich mal in der Woche. Ich kann, wir können es ja so grob sagen, mindestens 22 Stunden am Tag. So im Schnitt kann man mal jetzt einfach so, ist jetzt nur eine Durchschnittszahl, wird nicht für jeden hinhauen, aber 23 Stunden am Tag. Das 95% sagt man, 95% der Zeit steht dein Auto ungenutzt rum. Und jetzt kommt der Witz der Sache. Was macht dieses Auto, wenn es rumsteht? Nichts. Es belegt Parkfläche. Wofür sorgt das? Dass kein Platz auf den Straßen ist. Das heißt, das Auto stehen lassen ist eigentlich hinderlich, weil es es nimmt halt Raum weg. Ja, aber da könnte ich gegen argumentieren. Der Klassiker, es werden in Berlin ja ganz viele neue Häuser gebaut. Kennen wir ja. Neue Wohnungen. Aber was wird vergessen? Tiefgarage. Genau. Parkplätze. Ja, Kostengründe. Also ist ja auch nachvollziehbar. Aber und deswegen, dann lege ich mal noch einen nach. Ja. Muss man denn ein Auto unbedingt besitzen? Oder ist es so, wenn wir über Mobilität reden, dass es eigentlich mehr um Nutzen geht? Musst du arbeiten gehen? Nein. Also, aber das, nee, das ist ja so eine, klar, also ich verstehe, was du damit ausdrücken ganz, willst. Ganz aber, rationell gesehen, wenn das Auto 95% der Zeit rumsteht, was wäre denn, wenn sich, jetzt kommt gleich ein blödes Argument, kann ich mir gut vorstellen, weil wenn das Auto eh 95% rumsteht, wenn man sich das mit 6 Leuten teilt? Also, ja, maximale, das ist ja auch ein maximale Nutzung. Ja. Und jetzt gehen wir gleich in die Vollen. Ich habe von einem Wohnkonzept gehört im Rahmen der Recherche. Da gibt es irgendwo eine Siedlung, ich weiß nicht, wo die ist, ist auch egal. Ich finde das Konzept ganz cool. Und die Leute, die dort in dieser Siedlung wohnen, haben sich darauf verständigt, dass sie kein Auto besitzen. Und das Coole ist, diese Siedlung hat aber Autos zur Verfügung und die leiht man sich einfach aus. Das heißt, die Siedlung stellt Wohnraum zur Verfügung und Auto für den Fall, dass man eins braucht. Ja. Und statt dass jeder Mieter, der dort in dieser Siedlung wohnt, ein eigenes Auto hat, ist es halt eine extrem reduzierte Zahl. Mhm. Ne? Ja, also das ist auf jeden Fall ein Ansatz, aber natürlich wirst du, wie überall, Marc, du kannst gleich... Marc atmet schon schwer. Genau, nimm die Hände aus der Tasche. Wie überall wirst du immer Gruppen haben, die sagen, ja, genau, ganz genau, und dann wirst du immer Gruppen haben, also du wirst nie eine Einigkeit haben. Also es kann ja nur auf einen Kompromiss am Ende hinauslaufen, ne? Jetzt Marc. Also, auf die Frage, brauchst du in Berlin ein Auto? Lautet die Antwort ganz klar ja. So, jetzt bin ich gespannt. Man könnte sagen, nein, wenn die notwendigen Voraussetzungen erfüllt wären. Sprich, wenn das mittlerweile bekannte und etablierte Carsharing-System um ein Vielfaches ausgebaut wäre, zum einen. Mhm. Und zum anderen, wenn man die Möglichkeit hätte, eben tatsächlich nicht nur Minuten, sondern gegebenenfalls auch tageweise so ein Auto zu mieten, weil du bist ja manchmal darauf angewiesen, etwas von A nach B zu transportieren. Und es geht einfach nicht irgendwie, dass ich meinen Schlafzimmerschrank irgendwie irgendwo hinfahre, ja, das Auto dort abstelle und jemand anders kommt und sagt, oh, da steht ein Auto rum, klar, das brauche ich jetzt. Und den Schlafzimmer, den Schrank, den nehme ich gleich mit. Da will ich gleich den Hebel ansetzen und das aushebeln. Wir sind mittendrin in der Diskussion, merkt ihr das? Ich habe ungelogen seit bestimmt mindestens 2 Wochen nicht in einem Auto gesessen. Und ich bin am Wochenende sehr viel unterwegs. Ich bin unter der Woche ganz normal unterwegs. Mhm. Und ja, wenn ich einen Schrank transportieren will, also erstmal ist unser Auto, was wir haben, viel zu klein dafür, dann miete ich mir ein Auto. Oder lässt liefern. Oder lässt ihr liefern. Da sind wir schon beim Lieferverkehr, Leute. Ja, kommen wir auch gleich hin. Auch ganz interessant. Also ich wage mal ganz spitz, finde ich, zu behaupten, ein Auto ist nicht notwendig, wenn du in einer Stadt wie Berlin wohnst. Das ist Quatsch. Für die Fälle, dass man in den Urlaub fahren will, könnte man sich eins lauten. Nee, das ist Gewohnheit einfach. Also ich bin der Meinung, wir sind das einfach so doll gewohnt, ne? Ein Auto zu haben. Natürlich würde ich unser Auto jetzt auch nicht zu Verkauf geben, weil es ist schon was anderes, einen Leihwagen und ein eigenes Auto zu haben. Aber ich glaube, da muss ein Umdenken stattfinden. Ja, natürlich. Aber wie gesagt, wir drehen noch mal eine Runde zurück zu dem. Ja. Zu den Voraussetzungen, die dafür gegeben sein müssen, dass man auf das Auto verzichten kann. Das mit dem Carsharing war ja nur eins von möglichen Szenarien. Also der öffentliche Personennahverkehr könnte das auch möglicherweise komplett auffangen, wenn er eben deutlich ausgebauter wäre. Es gibt eigentlich noch ein paar Ecken in Berlin, und davon sind gar nicht mal so wenige, die einfach sehr selten angefahren werden. Und bei den Fahrzeugen, die dort vorbeikommen, hast du eben nicht die Möglichkeit, irgendwie was Großes zu transportieren. Ja, die sollen ein Auto haben. Weichst aber deine eigene These schon auf. Nee, ich sage ja nicht, das darf sich ja nicht so anhören, als wenn wir können erst aufs Auto verzichten, wenn alle die Möglichkeit haben, werden wir alle Fälle abdecken können. Die Leute, die keins brauchen, könnten noch drauf verzichten. Warum müssen Leute 2 Autos haben? Ja, richtig. Berlin ist nur dummerweise so groß, dass es, wie beim Wetter, man sagt ja, Berlin hat 7 Wetterzonen, würde man sagen, man teilt Berlin in bestimmte Mobilitätszonen. Mhm. Und gerade in den Außenrandbezirken ist ganz klar, braucht man noch ein Auto, weil da ist der ÖPNV und das Carsharing vor allen Dingen und auch die neue Mobilität eben noch nicht so weit ausgebaut, noch nicht so weit gediehen. In den Innenstadtbezirken, da bin ich dann schon eher bei René, wo ich sage, da sind wir eigentlich kurz davor zu sagen, also hier bräuchte man jetzt wirklich kein Auto mehr, weil es fährt ständig etwas von A nach B. Ja, genau. Nee, Stefan, misch dich da jetzt nicht ein. Ich möchte ja nicht sagen, jemand sein Auto absprechen. Ne? Aber ich möchte anregen, darüber mal nachzudenken, vielleicht mit alten Gewohnheiten zu brechen und vielleicht auch Veränderungen zuzulassen. Mhm. Und ich lebe halt für mich den Beweis, dass ein Auto nicht unbedingt notwendig ist. Es ist für bestimmte Leute auch um Komfort, ne? War mal ein kleiner Zug, aber ein lauter. Das war nur eine Lok als Erklärung. Genau. Die hat auch eilig gehabt. Ja, okay. Also jeder soll es machen, wie er will, um Gottes Willen. Ja? Also dein Beispiel, René, natürlich gibt es Leute, die brauchen 2 Autos. Wenn du 2 Jobs hast, der eine arbeitet Schicht, der andere auch Schicht, du hast noch Kinder, die da irgendwie zur Schule oder Kita fahren. Da brauchst du wahrscheinlich zwei Autos. Ne? Man muss schon individuell unterscheiden können. Man kann das nicht generell sagen. Das Schöne ist, wir haben sie. Aber ich bin natürlich bei dir, das Auto ist einfach zu omnipräsent. Es bestimmt zu sehr das Stadtbild auch. Ja. Der Ausbau der Autobahnen und deren mögliche zukünftiger weiterer Ausbau der Autobahnen, da müssen wir auch gleich drüber sprechen, zeigen ja, das Auto ist momentan noch nicht wegzudenken. Nee, aber es gibt anderes. Mittlerweile so viele neue Denkansätze, da bin ich auch bei René, da sollte man ruhig mal nachhaken. Ich höre mich voll grün an, aber nur kurz zur Auswahl der Autobahn. Hast du ja auch gewählt bestimmt, oder? Nee, aber nicht. Achso, ist ja mal gar nicht. Ist ja egal, ja. Ob ich es gewählt habe oder nicht. Nee, der Ausbau der Autobahn, das ist ja auch ein Ding, dass bessere Straßen sorgen dafür, dass mehr Autos in Umlauf kommen. Das auch nicht vergessen. Ne? Das heißt nicht, dass du jetzt den Straßenausbau vernachlässigen solltest, aber auch da, Straßen und Städte sind geplant für Autos. Ne? Ja, ein altes Modell. Wenn man da vielleicht mal umdenkt, ich meine, was für ein Theater gibt es, wenn du heute irgendwo sagst, wir machen Friedrichstraße zu. Was für ein Riesentheater gibt es da. Ne? Geht mal durch diese verkehrsberuhigte Straße da in der Friedrichstraße, wo jetzt auf einmal nur Fahrräder fahren. Ey, es ist unglaublich, wie das plötzlich wirkt, dieses Ding. Du bist mitten in einer Großstadt, da fährt dir kein Auto über die Füße, da ist eine ganz andere Geräuschkulisse. Du solltest noch dazu sagen, ob das gut oder schlecht findest. Ich finde es gut. Nicht rausgehört. Ja, ich find's gut. Ja. Und ich würde ganz gerne wissen, ob die Anwohner, vor allen Dingen das Gewerbe dort, ob das ist auch. Das wollte ich gerade sagen. Und da kann ich sagen. Finden die scheiße? Richtig, weil. Warum? Da kommen weniger Leute einfach. Wie? Du kannst doch nicht mal parken in diesen Straßen. Ja, und wie wird es angeliefert? Ja, dann lass du diese auf Lieferverkehr halt da. Das muss man alles natürlich berücksichtigen. Ja, also, ja natürlich. Man sieht schon, funktioniert in der Wilmersdorfer Straße aber auch schon seit 50 Jahren. Aber ich habe noch ein anderes Beispiel für verkehrsberuhigte Straße. In Friedrichshain wurde jetzt eine Fahrradstraße aufgemacht. Das ist der Witz hoch 10. Da sind jetzt Fahrradsymbole auf der Straße und Anwohner, Anlieger, glaube ich sogar, frei. Anlieger sind alle Leute, die in irgendeiner Form dahin dort arbeiten, dort wohnen. Diese Straße ist, da hat sich nichts geändert, außer dass jetzt Fahrradsymbole auf der Straße sind. Dann bedeutet das, aber also okay, dann ist das eine echte Fahrradstraße. Fahrradstraße heißt aber nicht, dass der Autoverkehr dort ausgeschlossen ist. Das heißt nur, dass Fahrräder in jedem Fall Vorrang haben. Ja. Mehr nicht. Ja, wobei, aber man muss auch gucken, weil das ja was Neues ist und das wird natürlich beobachtet. Und wenn die merken, der Verkehr wird nicht weniger, kommt wahrscheinlich die nächste Stufe mit Trollern oder Kontrollen. Und dann musst du natürlich nachweisen, dass du da zu tun hast, sonst hast du natürlich ein Problem. Ne? Also, aber was ich noch sagen wollte, also Berlin hat natürlich auch genau diesen Fall, wie es andere Großstädte haben. Wir haben ein Stadtzentrum, einen S-Bahn-Ring und das ist, glaube ich, die Unterscheidung, die Marc vorhin ansprechen wollte. Der innere S-Bahn-Ring ist ein Teil, der separat betrachtet wird, weil da kann man theoretisch aufs Auto verzichten, aber außerhalb des S-Bahn-Rings ist halt anders. Und ich glaube, Großstädte wie London oder Paris, die machen das auch schon so, dass in den Zentren keine Autos erlaubt sind. Da hängt Berlin natürlich noch hinterher. Auf jeden Fall. London weiß ich nicht. Also es gibt mehrere europäische Großstädte, wo das schon gang und gäbe ist. Und am Ende muss man auch sagen, also ich bin da auch hin und her gerissen, weil natürlich wünsche ich mir auf der einen Seite, das hat ja auch alles mit Umwelt natürlich auch zu tun, ist auch ein wichtiger Aspekt, aber am Ende zahle ich als Autofahrer natürlich auch Steuern. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also es bringt ja dem Staat auch was. Ne? Ja. Die Frage ist, wofür diese Steuern verwendet werden. Die werden für den Straßenbau zum Beispiel verwendet und das könnte man sich vielleicht sparen. Also man muss die Kosten-Nutzen-Rechnung, man muss sie in alle Seiten aufmachen. Autos, Steuern. Ja, Autos, Steuern, neue Straßen, Fahrrad, keine Steuern, keine Fahrradstraßen. Also Mobilität darf nicht heißen, wir reden jetzt über das Auto. Und das haben auch schon die Autohersteller verstanden. Ja. Die, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, was die Autohersteller zum Thema Mobilität haben, dann geht es ja schon um Vernetzung. Klar leben die davon, dass Autos, dass Leute Autos kaufen. Die bauen so aber, viele, dass sie sogar schon verkaufen. Wenn man mal guckt, die haben so viele davon, dass sie die verkaufen müssen. Aber die verstehen sich auch, dass sie in diese Scherengeschichten reingehen. Ne? Also Autohersteller, BMW glaube ich, geht dann als in einen Sharing-Dienst voll reingegangen und stellt die Autos da zur Verfügung. Aber und ich glaube, denen ist schon bewusst, dass dass Mobilität hat nichts mit Auto, rein mit Auto zu tun. Ich glaube, mobiler, als ich mich hier in Berlin bewege, geht es gar nicht. Genau, aber also Ohne Auto. Viele Projekte sind ja trotzdem schon gescheitert. Ohne Fahrrad. Leider, ja. Ich bin nicht so ein verkappter Fahrradfahrer. So nicht, dass ihr es falsch versteht. Ja, ja. Ich bin jemand, der auf der Straße läuft und mit den Autofahrern meckert. Nein, überhaupt nicht. Ja. Der ICE nach Hamburg-Altona fährt ein. Wir entschuldigen die Lärmbelästigung. Ja, hast du mitgezählt, wie lang der ist? Dann kannst du wissen, wie lang der Bahnsteig ist. Hast du mitgezählt, wie lang der ist? Ich habe die Meter mitgezählt. Aber René hätte das jetzt gerade anders sagen müssen. Er hätte sagen müssen, naja, Leute, ich habe eigentlich nichts so gegen Radfahrer und so. Also, ich weiß, was ich meine. Nee, ich glaube, mich nerven Radfahrer sogar mehr. Und ich finde Autos super, super toll. Du kannst mein privates Umfeld befragen. Die hassen es, mit mir in der Stadt unterwegs zu sein, ja, weil ich in jeden Showroom reingehe von den Autoherstellern. Ne? Also, ich bin im VW-Forum, bin ich Dauergast. Okay. Ne? Salzhofer, Mercedes, die kennen mich auch ganz gut. Ja. Also, du hier Cookies und Kaffee. Ja, genau. Ne? Ich bin definitiv kein Autohasser. Ich möchte nur, dass wir so modern und so bewusst wie möglich gesunde leben. Mischung. Und so nachhaltig wie möglich. Ja. Und Nachhaltigkeit heißt halt volle Nutzung. Und da ist beim Auto, habe ich Schmerzen mit. Wenn das unser Auto. Sagen wir nicht Auto, sondern beim Individuum. Ja, genau. Für den Individualverkehr. Ja. Und klar, ich kann es mir auch, wie gesagt, schwer vorstellen, kein Auto zu besitzen, weil dann frage ich mich auch, was mache ich im Urlaub? Auto leihen. Ja. Eigentlich, rational gesehen, viel günstiger. Aber irgendwie ist es komisch. Ne? Ich glaube, wir hängen da noch so in alten Gewohnheiten fest. Ich habe seit über 10 Jahren kein eigenes Auto mehr. Fahre damit sehr gut hier in Berlin. Fahre damit sehr gut. Ich habe kein Auto, aber fahre damit sehr gut. Schöner Spruch, ja. Und im Urlaub habe ich mich auch noch nie in der Situation gesehen, mir einen Leihwagen nehmen zu wollen. Wobei das heutzutage super easy alles ist. Ne? Also die Herausforderung von früher gibt es ja gar nicht mehr. Ja. Wie war das vor ein paar Jahren noch, wo es nur Six gab oder so? Da hast du dir dein Auto doch nur geliehen, wenn du einen großen Zweck hattest. Und jetzt, und das ist für mich Mobilität, jetzt laufe ich, steige aus der U-Bahn aus, gehe hoch, nehme meine Handy-App, sage, okay, ich nehme jetzt ein Auto, fahre einen Kilometer mit dem Auto, steige aus, fahre mit der U-Bahn weiter. Das ist für mich Mobilität. Das ist auf jeden Fall ein sinnvolles Ziel. Ja. Genau. Aber letztendlich, was ich noch sagen wollte dazu, jetzt muss ich mal meine Gedanken sortieren. Genau, also man schafft damit natürlich, also man hat gute Ziele, finden wir ja beide oder alle drei. Ich bin schon ausgesperrt aus der Unterhaltung. Ich und mein Mikrofon, genau, ihr seid ja auch noch da, genau, wir beide. Genau, aber man schafft natürlich auch Probleme, die man lösen muss. Klassischer Fall, ewige Diskussion, Taxi gegen Uber. Also es gibt ein Standard-Taxi-Gewerbe und dann kommen aber private Anbieter, die einfach da reinmischen und da mitmischen. Und das ist natürlich ein Problem. Dann hast du natürlich noch Autos gegen Radfahrer. Wer darf wie breit auf welcher Straße fahren? Ich sage nur, Corona-Zeiten hat man die Pop-Up-Radwege eingeführt. Kannst du mir mal erklären, was das sein soll? Weil das habe ich bis heute nicht verstanden. Das ist ein mega geiles Info. Ich verstehe immer, ein Pop-Up-Radweg ist einer, der plötzlich auftaucht. Und das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, Pop-Up. Da steckt übrigens im Wortsinn schon drin, dass er auch irgendwann mal wieder down gepoppt wird. Ja. Das heißt, dass er von Sonntag auf Montag auf einmal wieder verschwindet. Wie, was ist das denn? Und das war natürlich. Erklär mal. Man könnte jetzt sagen, ein Pop-Up-Radweg war doch, weil ja in Corona-Zeiten weniger Autoverkehr war. Dann wurde einfach spontan gesagt, das ist jetzt mal Fahrrad. Da ist eine dreispurige Fahrbahn mit einem kleinen Fahrradweg. Da hat man gesagt, dann machen wir zwei Spuren für Autos und ziehen den Radweg ein bisschen größer. Aber es sollte ja nur temporär sein. Es hieß erst temporäre Pop-Up-Radwege. Aber viele temporäre Pop-Up-Radwege wurden dann zu permanenten Pop-Up-Radwegen. Wer hat dieses Wort erfunden? Und das ist auch so ein Zähl. Pokerwürfel-Weltmeisterschaft. Ja, genau. Ja, das ist sehr gut. Kannst du nach 3 Bier nochmal sagen. Nein, ja, also dann haben wir noch die Problematik mit den Radschnellwegen. Ja, dann haben wir noch genau. Die neue Mobilität und das ist den Eisengehalt der Spree irgendwie. Ja, also neuer hier dieses Schnellradnetz ist auch ein Teil der Mobilitätsidee, ne, dass man halt für Fahrradfahrer Schnellstraßen macht in alle Himmelsrichtungen und man orientiert sich da an den großen Hauptstraßen, um erstmal eine Grundlage zu schaffen. Ich finde es eine coole Idee, überhaupt zu sagen, komm, lass uns mal jetzt 100 Jahre später mal überlegen, was man anders machen kann. Und ich bin mir nicht sicher, also ganz kurz, Stefan, da muss ich fast einhaken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich so ein Fan von diesen Radschnellwegen bin. Die Idee dahinter ist okay, aber erreicht man das nicht viel einfacher, indem man dafür sorgt, dass die Radwege auf den großen Verkehrswegen eben ausgebaut, vor allen Dingen abgesichert werden. Ja. weil dort gibt es einfach zu viele Verkehrsunfälle. Und da hat man ja auch... Aber ich muss doch jetzt nicht da eine extra Infrastruktur irgendwie verschaffen. Nee, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen überzogen. Also ich glaube, da geht es darum, dass man guckt, wo sind zum Beispiel... Also ein Klassiker war doch auch diese alte U-Bahn-Strecke da zu reaktivieren. Ich glaube, das war südwestlich irgendwie von Berlin. Also was eigentlich schon da ist, vielleicht ein bisschen verwildert ist, was es mal gab, dass man so eine Strecke dann wieder reaktiviert. Ne? Mhm. Also man baut nicht unbedingt neue Strecken, sondern man versucht schon irgendwas, was in irgendeiner Form da ist. Ne? Okay. Oder René kennt es, Hellersdorf Richtung Tierpark. Für Berlin-Kenner könnt ihr euch vielleicht reinversetzen. Da gibt es einen langen Fußweg und den will man irgendwie verbreitern und nutzen, damit das sozusagen so eine Schnellradstrecke wird. Ne? Aber man muss nicht auch so wie dazu die A100. Gefühlt komplett die Stadt. Gefühlt gibt es diese Idee schon seit 10 Jahren. Aber wo sind sie? Das ist, glaube ich, auch eine große Hürde bei dieser ganzen Umsetzung. Genau. Ich will mal kurz einwerfen, wie dieses Problem, dass wir über Mobilität reden müssen, überhaupt zustande kommt. Ja. Vor vielen 100 Jahren hat sich der Mensch am Tag 5 Kilometer weit fortbewegt. Am ganzen Tag. Heutzutage sind es wohl 50 Kilometer am Tag. Nein, heute bewegt man sich 10.000 Schritte weit. Das entspricht ungefähr 50 Kilometer. Nee, ist ja auch so ein neuer Trend, ne? Also ja, aber das ist doch cool, dass wenn in Mobilität reingeht, dass ich mich zu Fuß viel bewege. Mhm. Und ich mache es tatsächlich so, ich glaube, ich habe schon mal erzählt, wenn ich morgens ins Büro fahre, steige ich 3 U-Bahn-Stationen vorher aus, laufe durch die Innenstadt. Das ist wunderschön, wie ruhig das ist, die Stadt wach werden zu sehen. Mhm. Ist halt toll. Das Brandenburger Tor, gut, durch Corona-Zeiten ist es jetzt auch zu Rush-Hour-Zeiten auch komplett leer. Aber morgens sind einfach diese Orte, die man sonst halt so mega überfüllt kennt, dann, als wenn die halt auch gerade so auf ein Schneewittchen-Schlaf kommen. Ja. Dann ruhig den Schlaf. Auf einmal sind sie wieder schön. Ja. Genau. Ja, also ich möchte auch nochmal ein Beispiel nennen. Also bei mir zum Beispiel, wenn ich meinen Weg zur Arbeit einfach mal berücksichtige. Ich fahre mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, knacke voll jeden Morgen die Bahn. Und würde ich mit Auto fahren, würde ich genauso lange brauchen, weil ich stehe im Stau. Und jetzt frage ich mich, wenn die Autos auf den öffentlichen Personennahverkehr umsteigen, das funktioniert. Und das ist der Grund, warum man ein Mobilitätskonzept machen muss, genau. Weil da muss genauso was berücksichtigt werden. Und übrigens, wenn du sagst, im Stau stehen, hat nicht viel mit Mobilität zu tun. Und vor allen Dingen, überleg mal, was da an Produktivität verloren geht. Ja. Und jetzt Corona. Ja. Was passiert in Corona? Homeoffice. Ja. Keine Staus. Ja. Mehr weniger Zeit. Staus, ja. Nee, aber mehr, die Zeit sind ja... Keine Staus. 6.10. Ich meine, der Homeoffice ist noch im Gange. Und es gibt noch Homeoffice. Es gibt genug Leute im Homeoffice. Und trotzdem ist die Stadt schon wieder gefühlt voll. Ich meine, für die Leute, die Homeoffice machen, ne? Wenn du also den Arbeitsweg wegkürzt und im Homeoffice bist, hast du eigentlich mehr Zeit und bist produktiver. Du bist effektiver. Da kannst du länger schlafen. Auch noch ein Vorteil des öffentlichen Verkehrsmittels. Du kannst im öffentlichen Verkehrsmittel Dinge machen, die im Auto nicht möglich sind. Lesen, dösen. Ich lese am Tag locker als eine Beifahrer Stunde. Als Beifahrer kannst du das auch. Ja. Aber nee, wir haben ja gelernt, jeder fährt in seinem Auto alleine. Ja. Ne? Man wirft sich ja nicht zusammen. Und das, manche, diese Bestrebung gibt es ja beim normalen Menschen, muss ich auch zuzählen, gibt es auch gar nicht. Du überlegst doch nicht, wenn ich jetzt mit Auto fahre, kannst du nur irgendjemanden mitnehmen. Ja. So denkt ja keiner. Das ist mein Auto. Der bringt mir da Schmutz mit rein. Oh, ich kenne es. Auch kann die Füße Musik draußen hören. Abklopfen. Und der will rauchen. Aber, rauchen? Nee, pass auf. Und genau das ist der Punkt. Weil ich bin eigentlich so einer, ich fahre ungern mit fremden Autos. Also ich fahre lieber mit meinen Wagen. Ich glaube, das selber. Brauchen wir heutzutage. Also, genau, also das ist so eine Sache. Das Problem ist aber auch, es gibt zu wenig Zweisitzer. Kleine Autos. Ja. Kleine, gemütliche Autos. Du kriegst ja nur große. Dieser Absatz der SUVs geht durch die Decke. Und das typisches Frauenauto übrigens mal so. Also was? Ganz, ganz klassisch. Das ist groß für eine Frau. Ja, pass auf. Gar nicht mit klar. Die These mag 20, 30 Jahre her sein. Aber ich habe das noch im Ohr, dass es irgendwie heißt, ach, ich hätte ganz gern ein Auto, wo ich so ein bisschen... Überblick. Besseren Überblick habe. Und deswegen stehen Frauen eben auf diese hochbeinigen Autos. Na, ich möchte das nicht pauschalisieren. Ältere es gibt auch Frauen, Leute. Die völlig vernünftig sind. Ich glaube, für ältere Leute ist das gut, weil man halt gut einsteigen kann. Ne? Also deswegen haben auch viele Ältere so einen Wagen. Und da kommt aber auch ein interessantes Thema dazu. Soziale Medien, Öffentlichkeit. Was passiert, wenn ein Unfall geschieht? 3 Leute sterben, alles passiert in Berlin. Und das war aber ein SUV. Wie sind dann die Schlagzeilen am nächsten Tag? Aber das wissen wir doch. Das brauchen die Medien. Ne? Ja, genau. Also das ist ja nicht das polarisiert natürlich. Richtig. Ne? So einem vernünftigen Mobilitätskonzept gehört auf jeden Fall auch, die Größe von Autos zu verringern, weil du fährst jeden Tag alleine mit einem Vier- oder Fünfsitzer. Teufelskreis. Okay, und gehört Autofahrerlobby auch dazu? Was passiert, wenn Autofirmen keine Autos mehr verkaufen können, weil die Leute nicht mehr so automobil sein wollen? Passt auch zum Elektroauto ganz gut, weil auch da ist ja... Bitte? Na, da ist ja auch die Sorge, dass der Autohersteller mit der Einführung des elektrischen Autos ins Hintertreffen gerät. Aber ich habe Autohersteller, ich weiß leider nicht mehr, welcher es war. Ich möchte meinen, das war ein führender Deutscher, der sagte, 2023 stellen wir nur noch elektrische Autos her. Ja. Ja. Geiles Ziel. Ja. Hat mit Mobilität jetzt nicht unbedingt so viel zu tun. Und nur am Rande. Nee, aber ich würde eins leihen vielleicht. Ja, genau. Da kann ich auch noch ein Beispiel nennen, was das auch so ein bisschen auf die ironische Spitze treibt. Ne? Ich wohne ja in Marzahn, das ist ja bekannt. Und aber nicht wo, kannst du das nochmal sagen? Nein, vor ein paar Jahren war es so, dass der hehre oder der ehrgeizige Plan war, gefühlt jede zweite Laterne mit einer Ladesäule auszustatten. Ja. Gab es eine Ausschreibung, alles. Und neulich habe ich gehört, gibt es nicht mehr. Ja, der Plan ist weg. Ich glaube, da ist gar nicht genug Strom drauf auf der Straße. Naja, das muss man natürlich mit ausbauen, aber es war eine geile Idee. Und wenn du sagst, 2023? Ja. Ja, stellt euch vor, du musst ja doch ein hohes Ziel stecken. Ich finde es völlig okay, dann auch auf der... Wie lange willst denn du dafür brauchen? Ja, du kannst das alles so weiterführen, weil du sagst, oh, das wird sowieso nichts. Oder du sagst, ey, ich stecke mein Ziel hoch, dann komme ich nur bis zur Hälfte, das ist auch gut. Aber so kommt dann nur Bewegung rein. Wir haben aber schon wieder ein Zitat, Erfahrung, was ich hier schon mal gemacht habe. Der selige, dieser Schauspieler, mein Gott, wie ist er denn? Mein Baby gehört zu mir, Dirty Dancing. Ja. Patrick Swayze. Patrick Swayze hat gesagt, wer seine Ziele nicht auf der Kirchturmspitze festmacht, wird nicht mal irgendwie bis auf die Empore hochkommen. Okay, ja, sehr guter Spruch. Ich habe mit übrigens zum elektrischen Auto, haben mich auch informiert, ich habe mit dem Mann gesprochen, der so ein Hybrid hat, weil mich mal interessiert hat, was das auch finanziell bedeutet. Er hat mir gesagt, er kommt mit einer Ladung, also wie gesagt ein Hybrid, auch ein SUV, er kommt mit einer Ladung 50 Kilometer und zahlt für einmal elektrisch volltanken 4 Euro. Liegt also bei 100 Kilometer bei 8 Euro. Entspricht dann, wenn man sich jetzt auf den Tank rechnet, fast einer normalen Tankfüllung eines Autos. Ein bisschen günstiger. Mhm. Ne? Aber ich finde es halt einen richtigen Weg. Also, der Weg ist natürlich richtig. Wir müssen uns entwickeln und da kann man dann, wie gesagt, deswegen jetzt um auf das Thema Grün noch mal ganz kurz zu kommen. Ja. Ich finde es gar nicht so schlimm, dass die jetzt gewonnen haben und ihren Einfluss vielleicht in der Wahl gelten oder in der Regierung oder in der Opposition, warum wir geltend machen. Mhm. Weil ich finde, dass das Bestreben an und für sich richtig ist. Und keine Angst, niemand wird uns die Autos wegnehmen. Das sagst du so. Ich weiß. Aber ich meine, klar, guck dir auf der anderen Seite Benzinpreise, guck dir die Benzinpreise an und angenommen in 5 Jahren, wir können ja Wetten abschließen, wenn nur 4 Leute aus meinem Haus ein E-Auto haben, es gibt keine Ladesäule. Und das deswegen, also ich bin da skeptisch, weil man hat ja jetzt schon in den letzten Jahren Erfahrung gemacht, wie schnell das geht oder wie schnell es auch nicht geht. Aber ja, muss man halt abwarten. Oh ja, das ist eine Geschichte. E-Auto oder Verbrenner, aber weniger Autos wäre, glaube ich, wirklich ein Fortschritt. Ich glaube, das ist aber das Schwierige. Das wird schwieriger. Du kannst über Reglementierung vielleicht steuern, welche Richtung das geht. Reglementierung, einfach dieses Carsharing is caring, dieses Carsharing-Konzept und die neuen Mobilitätsdinger hier einfach weiter ausbauen und fördern, vor allen Dingen vernünftig. Naja, aber am Ende muss man auch wirklich sagen, ich glaube, so dieses Ziel ist in der Stadt natürlich leichter umzusetzen. Du kannst in der Stadt leichter darauf verzichten, als wenn du im Dorf wohnst, wo von mir aus der Bus 2-mal am Tag kommt, du zum Einkaufen irgendwie 5 Kilometer fahren musst. Also das muss man natürlich auch bei dem ganzen Thema. Und ich wette, wenn wir, wenn Hörer unter euch auf dem Dorf wohnen, ihr werdet uns jetzt einen Vogel zeigen für 90% unserer Unterhaltung, weil natürlich gilt da für Berlin was anderes, aber vielleicht müssen wir auch deswegen für Großstädte, diesen Vorteil nutzen. Sagen wir Großstädte. Ja, aber vielleicht, warum sollen wir, das meinte ich vorhin, warum sollen wir denn warten, bis der Letzte auch in die Situation kommt, mitziehen zu können? Ne? Das kann ja nicht für den Stärksten heißen, nur ich warte, bis der Schwächste auch dabei ist. Ja. Und was ist natürlich ganz wichtig dabei, man muss Anreize schaffen. Und da gab es ja diese, für E-Autos, diese Prämie. Ne? Ich finde es völlig okay, richtig so. Und ganz aktuell, Berlin, Herbstferien. Man darf seine normalen Tickets auch mit der Wochenendregelung nutzen. Also das finde ich ein super Anreiz, dass in den... Die Wochenendregelung genau, bedeutet? Also die bedeutet, wie viel, man darf mehr Kinder mitnehmen. Zwei Kinder darfst du mitnehmen und einen Erwachsenen. Genau. Und das unter der Woche gilt das auch schon, aber richtig. Erst ab 20 Uhr. Am Wochenende gilt das generell. Also wenn ihr ein Abo habt vom VBB oder BVG, dann dürft ihr das... Dann in den Herbstferien nur. In den Herbstferien, ja, die genau. Die im Oktober starten. Die am Erscheinungstag unserer Folge natürlich zwei Wochen lang starten. Das finde ich super, aber auf der anderen Seite haben wir auch eine Meldung gesehen, die Bahn erhöht wieder die Preise. Ja, also, aber ganz moderat. Ja, also... 2,9% oder so, ne? Kann man wieder, ich meine, es wird alles teurer. Miete wird teurer, Lebensmittel werden teurer. Also dann ist ja natürlich auch klar, dass sowas teurer wird, aber es sorgt natürlich erstmal für Aufruhr. Und die sagen, ja toll, die Leute sollen auf die Bahn umsteigen, aber jetzt erhöhen die Preise. Es ist jedes Jahr dieselbe Diskussion. Also, die Bahn werde ich sowieso nie verstehen, weil es gibt so wunderbare Beispiele im internationalen Vergleich, die so unfassbar viel besser funktionieren. Ein Blick nach Japan oder selbst nach Frankreich. Mhm. Der ist jetzt sehr viel TGV. Funktioniert wunderbar. In Japan gibt es so etwas wie Zugverspätung quasi gar nicht. Da kann man doch so viel von lernen. Ich empfehle euch YouTube-Videos. Alter Konzern, der mal im Staatssitz war. Das war eine Behörde geradezu und diese alten Das ist konservativ. Das ist glaube ich, auch Angst. Also ich merke es, wenn du mit Konzernen zu tun hast, die Denke ist meist Never Touch Running System. Ne? Mhm. Also es ist ja auch gut, da hängt eine Menge Verantwortung dran, weil es geht darum, den Stand, den man hat, nicht zu verschlechtern. Und da gehst du natürlich kein Risiko ein, aber das bremst auch Fortschritt. Ja. Und was hatten wir vor kurzem erst? Streiks. Und das ist natürlich auch nicht förderlich für sowas. Ne? Aber natürlich auf der einen Seite verständlich. Und da muss es natürlich auch für die Zukunft Lösungen geben. Ne? Ja, aber das sind halt alles Herausforderungen, die gilt es in Angriff zu nehmen. Und das ist ja auch nicht so einfach. Jede Menge Herausforderungen. Also, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, lasst uns mal von unseren Gewohnheiten loskommen und Veränderungen zulassen, bin ich nicht überzeugt davon, dass das einfach ist. Mhm. Ne? Aber vielleicht sollte man einfach nur mal sich dafür öffnen. Ne? Also, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass sich hier in wenigen Monaten doll was bewegen lässt. Aber wir haben ja die Verantwortung, wenigstens in die Richtung zu drehen, die vielleicht die Zukunft bedeuten könnte. Genau. Und ein Thema hatte Marc vorhin schon angerissen, da können wir auch noch mal kurz eingehen. Güterverkehr? Nee. Also dieser Straßenausbau. Also was vor ganz vielen Jahren noch als super wichtig und notwendig angesehen wurde, es wird heute total kritisch betrachtet. In meinen Augen mehr oder weniger berechtigt, aber solange es halt so ist, dass es Autos gibt in der Menge, wie es jetzt so ist, muss man natürlich auch das akzeptieren. Ne? Also Beispiel A100 hast du ja gesagt, die Stadtautobahn, die ja irgendwann mal geschlossen werden soll, also zumindest bis zur Landsberger Allee hochgehen soll, im nächsten Bauabschnitt, ob der kommt, keine Ahnung. Aktuell baut man ja noch bis zum Treptower Park. Ja. Und das muss man sich auch so vorstellen, du kommst von der Autobahn und dann ist das zu Ende und dann kommst du nur auf eine kleine Straße weiter. Das ist natürlich auch... Aber gibt es in Berlin einige Ecken, auch in West-Berlin, Probleme da bist du rechts ab und bis auf der Autobahn. Ja, genau. Und TVO, großes Projekt, Marc kannte das gar nicht. Die tangentiale Verbindung Ost. Richtig. Und du kennst sie? Das ist Landsberger? Ist auch ein sehr wichtiges ein östliches Projekt. Zwischen Pankow und... nicht zwischen Pankow. Zwischen Arnsfelde bis nach Köpenick raus, beziehungsweise Richtung Adlershof, glaube ich, da die Ecke. Ne? Da ist schon ein Stück fertig, aber ein Stück fehlt noch und der ist schon seit DDR-Zeiten geplant worden. Die Verlängerung der Märkischen Allee zur Spindlersfelder Straße. Genau. Und das wurde immer schleifen gelassen und jetzt wird es wieder aktueller gehalten, weil natürlich die Umgebungsstraßen am Tierpark, Treskoallee, Köpenicker Straße sind jeden Morgen voll gestopft. Und das soll sich natürlich ändern. Die Anwohner warten auch drauf. Es geht ja nicht nur darum, den Straßenverkehr auszubauen, sondern auch zu entlasten. Genau. Und heutzutage ist es ja so, ich sage jetzt mal überspitzt, ne? Die Wegeführung, da müssen halt auch ein paar Bäume für draufgehen. Und dann hast du da schon mal wieder Gegenwind. Also es ist einfach kompliziert. Und es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Es hat sich nur ein bisschen die Sichtweise geändert. Die Politik hat sich geändert. Ja. Heutzutage versucht die Politik viel mehr noch als damals, es allen recht zu machen. Ja, natürlich. Und da muss auch wieder ein Kompromiss gefunden werden. Deswegen immer mehr Bauvorschriften und hier nochmal ein Denkmalschutz und da nochmal Landschaftsschutz und hast du nicht gesehen. Da hat man sich früher einfach nicht so eine Platte drum gemacht. Und das verzögert die Sache. Es sind viel mehr Köche, die am Brei rühren, ja. Macht die Sache viel wesentlich teurer. Es sind viel mehr Beteiligte an den einzelnen Gewerken, die sich untereinander abstimmen müssen. Also das ist auch ein Fass ohne Boden, wo das ja, aber das ist, reicht, es ist ja nichts Schlechtes. Ne? Also wenn wir leben in einer großen... Weil der bürokratische Überbau mittlerweile so groß ist, dass du kaum noch einen Schritt vorwärts machst. Du machst einen vor und einen zur Seite und vielleicht drei. Nur wir leben in einer großen Gemeinschaft, ne? Mit verschiedensten Bedürfnissen. Die lassen sich ja... Wir haben nicht nur fünf Meinungen oder so. Ne? Sondern wir haben ganz, haben ganz viele... Also ich finde, es ist halt so, akzeptieren, dass Themen komplex sind. Ja. Ne? Und ich finde es auch okay, dass Themen dann, oder nachvollziehbar, dass Themen dann nicht so schnell vorangehen, weil halt vieles beachtet werden muss. Man sieht das immer nur aus seiner Warte. Nee, darum geht es mir gar nicht, sondern es geht mir darum, dass ich einen entsprechenden Vorlauf habe für ein Projekt. Dann sollten verschiedene Stimmen dazu gehört werden und dann wird gemeinschaftlich eine Entscheidung getroffen. Es wird eine politische Entscheidung getroffen, nennen wir diese auch ruhig beim Namen. Und dann ist das gefailt und dann aber zack, die Nummer durchgezogen. Ja. Und hier ist es aber mittlerweile so, dass während, also was weiß ich, gibt es Bürgerbeteiligung, sonst irgendwas und dann wird irgendwas geplant, Planfeststellungsverfahren etc. Das dauert ja irgendwie alles Jahre und dann will man damit losgehen und dann kommen hintenrum noch verschiedene Interessengemeinschaften und sagen, ja, das ist aber nicht beachtet und das ist nicht beachtet. Also wenn die finde ich alles okay, kommen, aber ich finde, sie kommen alle zu spät. Ja, wenn sie zu spät kommen, ist klar. Aber vielleicht stellt sich das auch nur so dar. Ja, es gibt halt immer Leute... Das beobachtest du doch seit Jahren. Ja. Also überall, alle Orten. Von solchen Sachen, da gibt es halt, wie wir schon wissen, ja, immer Leute, die profitieren. Aber natürlich auch auf derselben Seite Leute, die natürlich einen Nachteil davon haben. Und das muss man irgendwie unter einen Hut bringen. Und ihr merkt schon, also ich glaube, wir könnten noch bis morgen hier stehen und kontrovers diskutieren. Wir haben nicht mal über das Thema Güterverkehr gesprochen, was ja auch noch, aber da brauchen wir jetzt nicht mit rein. Es gibt so viele Aspekte. Ich will nur eine Sache noch mal zum Nachdenken geben. Ja. Ein Experiment für euch selbst. Ja. Sucht euch mal irgendwo in eurem Umfeld eine ruhige Ecke, wo ihr meint, das ist ein ruhiger Platz. Ja. Ne? Und stellt euch da mal hin und dann macht man die Ohren auf. Und es ist wirklich... Das ist der Punkt. Mir ist es nämlich dabei aufgefallen. Ja. Du hörst nicht nur du hörst selbst am abgelegenen Ort, zumindest in Berlin, hörst du ein Grundrauschen von Verkehr. Und du siehst, also um zu der Straße zu kommen, die dieses Geräusch erzeugt, laufe ich 10 Minuten. Ja. Und da sind ganz viele Häuserbäume und alles dazwischen. Aber es hat so einen Grundpegel erzeugt das. Und das muss man sich mal einfach mal auch zu Gemüte führen. Ja, das ist Körperstress. Das frage ich mich nämlich auch. Was ist denn, wenn es dieses Geräusch nicht geben würde? Wäre man dann entspannter? Ich habe keinen Stress. Also mich. Dein Körper wäre entspannter. Das glaube ich nämlich auch. Also hört mal ganz bewusst drauf, wenn ihr meditiert, dann gibt es ja diese Aufforderung, genau. wo der auf der Meditierungs-CD mal sagt, und jetzt hört euch mal eure Umgebungsgeräusche an und genau. Wirklich mal das anhören, kurz dann mal da hinhören. Ja, kann ich sehr empfehlen. Und da habe ich auch ein gutes Beispiel. Wenn ihr einen Ort kennt, wo kein Straßenverkehr ist und Lärm ist, dann sagt ihr Bescheid. Sagt auf jeden Fall Bescheid, da will ich auch hin. Also da habe ich auch ein lebendes Beispiel und zwar, ich komme aus der Großstadt und als ich aus Berlin, genau. Stefan aus Berlin. Stefan aus Berlin. Ja, genau, der aus dem Berlin-Podcast. Und als ich mal bei Bekannten auf dem Dorf übernachtet habe, das war erstens dunkel. Ist es wahr? Früh hat der Hahn gekräht und du hast nichts gehört. Das war gruselig. Du hast gedacht, du bist taub und blind. Richtig. Also es ist, da sieht man mal, wie man dran kann natürlich auch Stress erzeugen, wenn diese Geräusche fehlen. Aber allein, dass unser Gehirn bewerkstelligen muss, so wie euer Gehirn die ganze Zeit dieses Gequatsche hier ausblenden muss von der jungen Dame. Der Podcast ist ganz toll, wenn die drei Jungs nicht ständig reden. Nein, ich meine die junge Frau, die man sonst hier nicht reden hört. Ja, genau. Die mit diesem Staccato-Ton. Aber letztendlich kann man sagen, wenn wir uns den Podcast oder jemand von euch im Jahr 2060 anhört und ihr sagt, ja, die TVO ist immer noch nicht eröffnet oder der Autos muss man an der Stadtgrenze hinstellen und dann kann man nur reinlaufen in die Stadt, dann hat sich was verändert. Ja. Ob es soweit kommt, wir werden es sehen. Wir können es noch ein paar Jahre beobachten. Auch wenn wir sind ja nicht mehr die Jüngsten, aber ein paar Jahre haben wir ja noch. Und es bleibt spannend auf jeden Fall. Und ich glaube, in ein paar Jahren reden wir nochmal darüber. Während Marc jetzt hier Trainspotting macht. Also wie gesagt, wir wollen hier niemanden vom Kopf stoßen oder so. Nein. Also ich bin bei dem Thema komplett offen. Ja. Ich finde es aber okay, dass man seine Meinung einfach mal zu kund tut. Ihr wisst, wie ihr das machen könnt. Also Ich hasse keine Autofahrer, ich hasse keine Fahrradfahrer. Ich hasse sie alle. Ich finde nur, jeder kann mal in seinem Bereich nachdenken, was kann man da machen, was kann man da tun, kann man irgendeinen Beitrag leisten. Fertig. Mehr, genau. Mehr muss man gar nicht machen. Apropos Beitrag leisten, ne? Ja, kann Stefan ist schon wieder hier voll gepflastert, der hat sich schon Blut abnehmen lassen. Ja. Und ja, ich würde sagen, jetzt haben wir uns schon wieder hier ins Wort fällt. Es ist ja Wahnsinn. Seiten machen wir jetzt unser Witzbattle. Ja, jetzt. Wir würden euch natürlich gerne mit irgendeinem gearteten Fazit aus dem Podcast entlassen. Das müsst ihr euch selber machen. Aber das müsst ihr euch jetzt leider diesmal selber zusammenbasteln. Vielleicht machen wir sogar in der nächsten Folge nochmal ein Follow-up. Weil ja. Die hat ja schon angedeutet, es gibt da noch etliche Aspekte. Er hat sein volles Notizbuch. Ich höre sich nicht haben. Also bleibt gespannt, bleibt uns gewogen und jetzt gibt es ordentlich was auf die Ohren. Jetzt wird richtig. Jetzt wird gelacht. Wollen wir die Olle noch aussprechen lassen? Oh, habe ich das gerade? Ja, wir haben schon überlegt, ob die Dame nicht mit der Stimme die Witze erzählen könnte. Ja, wir können es ja mal versuchen dann, ne? Um die Warterei aufs Warten. So, da kommt eine Nachricht, irgendwie eine Ansage, der Zug hat leider eine Stunde Verspätung. Aber, Marc, bitte einen Witz. Das kann man doch machen, oder? Statt kostenloses Getränk oder so. Ich habe jetzt nicht zugehört. Ja. Statt kostenlosem Getränk ist bei der Deutschen Bahn demnächst Witze von dir erzählt, Marc. Das war die Kurzfassung. Und unseren Podcast könnt ihr demnächst auch in der Bahn hören. Im ICE-Portal. So, jetzt ist Ruhe. Wir nutzen jetzt das Witzbattle in Folge 69. Genau. 69 Witze? Nein, so viel gibt es nicht. Marc fängt an. Bitteschön. Der Patient zum Arzt: Doktor, wie lange habe ich noch zu leben? Der Doktor sagt: 10. Der Patient: wie 10? 10 Monate, Wochen, Tage? Der Doktor: 9. Oh. Okay, Bahnhof. Bahnhofsansage. Abfahrt des ICE nach München verschiebt sich auf 8.48 Uhr. Für unsere Blondinen: Brezel, Stuhl, Brezel. Okay. Blondinenwitze, auch nicht schlecht. Ja, ich habe auch zum Thema Mobilität, ne? Ruft einer dem Radfahrer zu: Hallo, ihr Schutzblech klappert. Und der Radfahrer so: Wie bitte? Ihr Schutzblech klappert. Ich kann sie nicht verstehen, mein Schutzblech klappert. Okay. Sehr gut. Sohn, ich habe all dein Spielzeug dem Kinderheim gespendet. Warum hast du das denn gemacht? Damit es dir dort nicht zu langweilig wird. Okay. So, bleiben wir bei der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn nennt es Fahrplan und wir nennen es unverbindliche Abfahrtsempfehlung mit Gleisvorschlag. Ja, sehr gut. Sehr schön. Auch noch zum Thema Fahrrad. Warum beerdigt man Ostfriesen mit dem Hintern nach oben? Damit man sie noch als Fahrradständer nutzen kann. Da kommen Erinnerungen an Renis Urlaub hoch. Die Nachbarskinder wollen, dass ich bei einer Wasserschlacht mitmache. Geht in Ordnung, zieh mich nur noch schnell um und sobald das Wasser kocht, kann es losgehen. Oh. Ja, Marc, dich möchte man jetzt Nachbar haben. Ja, so ist es. Nur mit Auto. Blondine hat einen Autounfall. Noch ein Blondinenwitz. Und der beteiligte Autofahrer brüllt ihr so rüber: Sag mal, hast du überhaupt einen Führerschein? Hast du überhaupt einen Führerschein gemacht? Und dann meint sie so: Ja, bestimmt öfter als sie. Mhm. Genau. Genau. Den haben wir aber schon mal. Ja, Quatsch mit Soße. Ja, ja, können wir dir beweisen. Der Richter zum Angeklagten. Und da haben sie in einer Nacht 236 Räder gestohlen. Das war wohl in einer Affekthandlung. Der Angeklagte: Nee, in einem Bikeshop, Herr Richter. Ja. Noch eins zum Bonus? Mach mal. Meine Damen und Herren, ein Bonuswitz. Wir reflektieren den Bonuswitz. Jedes Mal, wenn mir ein Vogel auf das Auto scheißt, gehe ich demonstrativ auf meine Terrasse und esse Rührei, einfach nur um zu zeigen, wer hier der Boss ist. Aha. Sehr gut. René? Nein. Du hast. Nach der Nummer. Renés Witz fällt leider heute aus betrieblichen Gründen. Ich habe noch einen. Wieso kann ein Elefant kein Fahrrad fahren? Er hat ja keinen Daumen zum Klingeln. Ist ja wichtig. Glaubt man manchmal wirklich. Ja, ist das so? Ja. Damit würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Erreichen wir jetzt. Danke, dass Sie wieder dabei waren hier bei dieser munteren Fahrt hier. Many thanks for hearing the podcast. Stock und Steil, jo. Ja. Wunderbar. Die Podcast-Fahrt endet hier, die wilde Fahrt. Wir sind fast am Ziel angekommen. Fahrtschiff eindrücken, nochmal frei noch sein. Euro, genau. Noch sein. Ja. Und wir haben natürlich einen wichtigen Punkt auf der Strecke vergessen, aber das holen wir nach. Ja, hättet ihr ins Konzept geguckt, hättet ihr es gewusst, aber nee, ist egal. Haben wir aber glücklicherweise vergessen, diesen Punkt. Wenn du den Brief meinst, ja. Den habe ich gar nicht bei. Ja, siehst du, sag ich doch. Dann haben wir ihn noch. Aber da haben wir schon einen Cliffhanger für die nächste Folge. In Folge 68 gab es ja wieder einen verrückten Brief, oder wie nennt sich das? Podcast. Der verrückte Podcast. Ich habe das so oft verkauft, dieses Konzept, dass ich gar nicht weiß, wie es bei uns heißt. Genau. Also hier heißt es der verrückte Podcast. Ja, genau. Von 99. Und die Antwort auf den Brief von Folge 68 gibt es jetzt höchstwahrscheinlich in Folge 70. Ja, wenn nicht wieder was dazwischen kommt. Ne? Ja, irgendwas ist ja immer, ja, ne? Genau. Der Podcast mit René, Marc und Stefan. Ja, der Berlin-Podcast. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns in 2 Wochen wieder, gesund und munter. Wir winken nur dem Flix-Trainer gerade raus. Der ist übrigens leise. Naja, er fährt ja auch nicht schnell. Ne? Also, ja, kommt gut durch die 2 Wochen. Wir hören uns. Genug verabschiedet. Tschüss. Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir verlassen jetzt den Hauptbahnhof und fahren natürlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad nach Hause. Tschüss. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran. Und hier sind die Outtakes. Ruhe bitte. Ich habe meine Witze wieder zu Hause vergessen. Ich habe mir rasch noch ein paar neue rausgesucht. Also, ich dachte, dass hier rasch noch welche ausgedacht. Hat schnell noch eine Fernsehzeitung gekauft bei Aldi. Die sind richtig klasse, ey. Ja, das sagst du ja jedes Mal. So, die Aufnahme läuft, ne? Das ist ja cool. Ach so, top, da klappt es ja diesmal. Da läuft ein, zwei, drei. Wenn ich wieder Pause durchsetze, aus irgendeinem nicht nachvollziehbaren Grund. Bei mir ist ein nachvollziehbar. Oh. Bitte steigen Sie ein. Oh. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Da kann der Podcast losgehen. Ich entscheide selber, wer ich einsteige. Nee, ich habe euch doch Montagabend geschrieben per WhatsApp. Was? Und auf Insta habe ich euch auch geschrieben. Was hast du? Aber ihr habt nicht reagiert. Den hat er nicht verstanden. Nee, den hat er nicht verstanden. Ah, Montag, all klar. Ach, wo der Ausfall Montag war da. Da ihr Sichtbuch da. Facebook, Instagram, WhatsApp, ja. Alles ausgefallen. Yay, das waren meine geilsten 6 Stunden. 100 Influencer sind gestorben, weil die nicht wussten, was sie machen sollen. Die sind gestorben worden. Und die Geburtenrate ist da oben geschnellt. Also 9 Monate. Ja. Ja, ja, genau. Oh, da gab es doch diesen wunderbaren Scherz von meinem Lieblingssatiriker Hagen Räther. Der hat einen Witz, da hieß es irgendwie, stellen Sie sich mal 1 Minute vor. Es gäbe keine Autos. Es gäbe keine Handys. Wir würden den ganzen Tag nur Fernsehen gucken, oder? Ja, RTL. Du denkst an Fotos von der Lokation? Aber natürlich. Lokation International. Stefan, kannst du zu der Frau gehen und von da einfach die Begrüßung machen? Herzlich willkommen. Hallo, Gott, ein Kurs, ein Kurs. So ein Megafon. Ja. Nee, du musst dich auf den Bahncheck stellen und wenn die Frau ansagt, musst du durchs Megafon dann, ich wiederhole. Genau. Was ist denn los? Was ist denn so unentspannt? Ja, nee, drin nochmal einen Schluck? Nö, nö. Nö, nö. Achtung, Ansage. 9, 7, 9. Ja, liebe Hörer, heute mal ohne klassische Ansage, kann einfach ein bisschen dauern. Der Podcast verspätet sich aufgrund von technischen Störungen, betrieblichen Störungen. Aufgrund von betrieblichen Abläufen. Heute im umgekehrter Reihenfolge. Wir machen zuerst die Verabschiedung. Ja. Ist wie so ein Zug. Und tschüss. Nee, wir machen das durcheinander. Wir fangen mal mit dem Witzbettel an. Und die Kontaktmöglichkeiten fehlen einfach. Ist nicht dabei. Ja. Ja. Wie bei könnt ihr einfach mal nicht Kontakt aufnehmen. Auch ein Waggon, der fehlt. Ja. Ihr müsst euch auch mal in unsere Lage versetzen. Wisst ihr, wie stressig das ist, ständig eure Kontaktanfragen zu beantworten? Und unser einstündiger Podcast geht heute 1,5 Stunden. Das ist gut. Ja. Genau. Ja. Wir sehen, langsam. Wir machen heute langsam. Genau. Nee, ich habe mal gehört, bei der Deutschen Bahn kannst du so auf einer Dreiviertelstunde Zugfahrt und 2-stündigen Film gucken. So, jetzt könnt ihr auch sagen, wir fahren jetzt, Marc geht jetzt zu seinem SUV ins Parkhaus, René läuft nach Hause. Geht's nach, genau. Und was mache ich? Ja, du bleibst hier, du legst dich jetzt in deine Ecke. Ich fliege mit meinem Hubschrauber nach Hause. Das ist auch noch ein guter Witz gewesen. Ja, ich habe mal versucht, irgendwie, ich bin 2 Wochen mit dem Fahrrad ins Büro, aber irgendwann habe ich dann damit sein gelassen. Es war mir echt zu umständlich, das Teil jedes Mal ins Auto zu hieven. Ja, der war gut. Den haben wir noch drauf. Ja. Tschüss.